Ja, wir melden uns wieder aus Trier kennen, hier von diesem wunderschönen Festzelt, unserem Stand mit den tollen Autos, die hier drumherum stehen und natürlich in Zusammenarbeit heute mit dem Trierer Stadtanzeiger. Gäste haben wir auch mitgebracht und bevor wir sie wieder spielen lassen, will ich die Sylvia Schumacher, unsere erste weibliche Mitspielerin für heute, auf die Bühne bitten. Die Sylvia Schumacher, da ist sie schon gleich neben mir. Und Sylvia, du und ich, wir schauen uns jetzt gemeinsam mit unseren Gästen hier die Gruppe Lufthansa an und sie singt Traum Sprayer. Das ist die Geschichte vom einsamen Träumer. Er malt die Welt kunterbunt an, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte vom einsamen Träumer. Lufthansa und der Traumsprayer. Und jetzt darf ich den Stan zu mir bitten. Grüß dich, Stan. Du bist der Sprecher der Gruppe. So Bandleader kennt man ja nicht mehr so, nicht? Nee, also wir machen das alles Gemeinschaftsarbeit. Kooperativ. Sag mal, du bist, das heißt ihr, Lufthansa, eine Gruppe, die seit Februar dieses Jahres unter diesem Namen existiert. Jetzt ist hoffentlich mein Mikrofon nicht ausgefallen und man hört mich noch einigermaßen. So, ja. Ihr seid seit Februar unter diesem Namen zusammen, aber spielt eigentlich schon ein bisschen länger, nicht? Ja, verschiedene von uns, die haben schon in anderen Bands zusammengespielt, aber jetzt seit Februar spielen wir zusammen und sind aus Trier und proben da auch im Jugendzentrum Exzellenzhaus und macht uns viel Spaß, halt zusammen zu spielen. Jetzt habt ihr ja einen sehr prominenten Förderer gefunden, nämlich Frank Farian, der ja nun immerhin Gruppen wie Boney M. oder Eruption oder Precious Wilson und viele andere produziert hat und sie sehr erfolgreich gemacht hat. Ein Kollege hat heute Morgen zu mir gesagt, aha, das sind die Nachfolger von Boney M. Wäre eine feine Sache, zumindest finanziell, nicht? Naja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich glaube mir, also von Boney M. kann man uns doch noch ein bisschen unterscheiden. Also wir singen ja erstmal Deutsch und wir kommen ja auch schon aus einer anderen, wie soll man sagen, musikalischen Heimat. Wir kommen halt mehr vom Rock oder von heute, wenn man da sieht, neue deutsche Welle. Wir singen halt Deutsch und singen halt auch die Texte, vor allem die uns betreffen. Und ich meine, das ist schon was anderes als Boney M., das ist halt mehr Disco schon. Und wir sind halt mehr Rock. Das heißt, ihr schreibt eure Musiken selbst und die Texte, ihr macht alles selbst. Ja, ja. Arrangiert und bis zur Endfertigung praktisch alles in Eigenarbeit. Ja, das machen wir alles selbst, ja. Lebt ihr eigentlich davon inzwischen schon oder ist das noch so ein bisschen halb und halb? Also momentan versuchen wir davon zu leben, wollen wir es mal so ausdrücken, weil die Platte ist ja jetzt erst, also die Single ist letzten Montag erschienen und die LP erscheint jetzt nächsten Montag und ich meine, momentan kann man noch nicht davon leben, aber wir probieren es halt. Und man muss halt auch eine Menge dafür tun, nicht? Auftritte und ich weiß nicht, was alles machen. Euch zunächst einmal toi toi toi, bisschen Pause habt ihr und wir sehen uns dann gleich noch einmal wieder. Natürlich hören die anderen Leute das. Neben mir steht Frau Maria Palzer. Habe ich das richtig gesagt? Palzer oder Palzen? Palzer. Frau Palzer. Ja, jetzt können Sie zum Beispiel Ihre Tochter grüßen, die in Trier ist. Vielleicht hört die uns. Machen wir das mal. Ja, ich Ursel, Ursel, ich darf dich mal grüßen. Ich stehe hier auf der Bühne und habe ein Los genommen, aber noch nicht gewonnen. Und das werden wir gleich feststellen, ob Sie gewonnen haben. Frau Palzer, eine Zahl zwischen 100 und 199 und wenn Sie ein bisschen Glück haben, dann klappt's. Welche Zahl hätten Sie denn gerne? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, schreiben Sie, sagen Sie einfach mal die Sie da aufgeschrieben haben. Ja, ich habe doch aufgeschrieben 175. 165 hatte ich aufgeschrieben, 175 habe ich dazu. Ja, 175, dazu darf ich Ihnen sagen, ist ein Joker, haben Sie 10 Mark gewonnen. Ding Dong, ein Applaus für Frau Palzer. Jetzt können Sie noch keinen Kaffee trinken gehen, jetzt müssen Sie noch ein bisschen neben mir stehen, ich halte Ihnen das Händchen. Ja, jetzt können Sie immer noch 550 Mark gewinnen. Nochmal eine Zahl sagen. Ach du lieber Gott im Himmel, was soll ich dir jetzt sagen? Ja, eine Zahl zwischen 100 und 199. Die 165 hatten wir schon, die 177 hatten wir schon, die 175 hatten wir jetzt gerade. Die 155. Die 155, die können wir spielen. Ich brauche sie aber noch wegen der 10 Mark, die Sie hier gewonnen haben. Nee, die verlieren Sie nicht. 155 im 10. Spiel. Und jetzt geht es immer noch um 550 Mark, Frau Palzer. Jetzt wollen wir Ihnen ganz fest die Daumen drücken, okay? So, hier ist sie, die 155.